Sergeant of Stilette, the boat has filled a sail. Wir schauen den Wolken klifte und brausen übers Meer. So tragen uns die Schwingen wohl über Berg